Warum sagt man von Jesus Christus, dass er in den Himmel aufgefahren ist, von seiner allerseligsten Mutter aber, dass sie aufgenommen wurde in den Himmel? Man sagt von Jesus Christus, dass er in den Himmel aufgefahren ist, von seiner allerseligsten Mutter, dass sie in den Himmel aufgenommen wurde, weil Jesus Christus, weil er der Gottmensch war, durch eigene Kraft in den Himmel aufgestiegen ist, während seine Mutter als Geschöpf, obwohl das würdigste von allen, durch die Kraft Gottes in den Himmel aufgestiegen ist. Unterschied muss man also immer bedenken, darf man nie vergessen. Auch wenn die Mutter Gottes die sehr habendste, reine Geschöpf ist, die habendste menschliche Person, so Jesus Christus doch eben keine menschliche Person gewesen ist, sondern die göttliche Person, die heilige Menschheit, Jesu Christi, mit der göttlichen Natur und Person vereinigt hat. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Christus steigt in den Himmel auf, fährt in den Himmel auf, aus eigener göttlicher Kraft. Die Mutter Gottes wird in den Himmel aufgenommen mit Leib und Seele. Wir sagen mal ihr Himmelfahrt, aber gut, das ist halt ein bisschen ungenau. Aufnahme Mariens in den Himmel, muss man genau sagen. Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel.